Um Kontext 21, da ist ein interessanter Fall passiert jetzt. Vielleicht um ein bisschen auszuholen, die Zeitschriften bekommen Förderung in Form einer Publizistikförderung, die schon seit Jahren, schon nur in der vorhergehenden Regierung, rechtlich umstritten war, die Förderungspraxis. Und was nicht, vielleicht beschreibst du den Fall kurz selbst, wie das losgegangen ist dann. Ja, losgegangen ist es auf Betreiben des ÖVP-Clubobmanns Kohl, der im Jahr 1996 damit begonnen hat, zu fordern, dass ihm nicht genehme alternative Zeitschriften von der Publizistikförderung ausgeschlossen werden. Dafür hat er angeführt eine Reihe von politischen Argumenten, die man nicht wiederholen muss. Das Entscheidende daran ist, dass die Publizistikförderung gesetzlich geregelt ist. Das heißt, es gibt Förderungskriterien und die Forderungen des Herrn Kohl haben mit diesen Kriterien absolut nichts zu tun gehabt. Das war also seine Meinung, dass diese Zeitschriften irgendwie politisch unerwünscht wären, und aus diesem Titel hat er gefordert, sie von der Publizistikförderung auszuschließen. Dem hat dann auch die Bundesregierung unter Beteiligung der ÖVP-Minister und unter dem Druck der ÖVP-Minister Rechnung getragen. Allerdings hat sie sich dabei vollkommen hinweggesetzt über die Förderungskriterien, wie sie im Publizistikförderungsgesetz niedergelegt sind. Sie hat die Ablehnung der Förderung also nicht begründet, das heißt überhaupt nicht begründet, und also auch nicht anhand des zugrunde liegenden Gesetzes begründet. Die Ablehnung der Förderungen war daher, das war von Anfang an unsere Rechtsstandbank, gesetzwidrig. Und so kam es, dass seit 1996 das Publizistikförderungsgesetz nur durch Bruch vollzogen werden konnte, weil jeweils ein einstimmiger Beschluss im Ministerrat nicht zustande kam. Aber jeweils der Beschluss über die Also Publizistikförderung, vielleicht, um ja, kurz zu erklären, also es ist erforderlich, also die Publizistikförderung wird im Ministerrat entschieden. Und das heißt, Und wann einer rausfällt, ja, oder wenn die Minister ja, nicht zustimmen, dann kriegen alle anderen auch keine Förderung. genau, also es wird über das gesamte Paket normalerweise, das war halt bisher, also vor 96 war das der Usus, es gibt ja auch einen Beirat, der die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Kriterien überprüft und dann die Förderung für eine Anzahl von Zeitschriften empfiehlt. Der eingeübte, über 20 Jahre eingeübte Vorgang war, dass die Bundesregierung dieser Beiratsempfehlung auch folgt und über diesen Vorschlag sozusagen gesammelt abstimmt. Erforderlich ist dafür für jede Entscheidung der Bundesregierung Einstimmigkeit. Da die ÖVP-Minister in der Bundesregierung nicht bereit waren, über die Förderung abzustimmen mit der Förderung der Zeitschriften, deren Förderung der Herr Kohl nicht wollte, haben die ÖVP-Minister jeweils gedroht, die gesamte Förderung nicht mitzubeschließen, und das hat dann dazu geführt, dass man in der Bundesregierung einzelne Zeitschriften von der Förderung ausgeschlossen hat, um damit sozusagen überhaupt über diese Förderung abstimmen zu können. Allerdings hat die Bundesregierung es stets unterlassen, eine Begründung für diese Ablehnung für einzelne Zeitschriften zu liefern. Das heißt, es gab für die Einzelnen jeweils 3 bis 4 alternativen Zeitschriften, die da ausgeschlossen wurden, schlicht und einfach keine Begründung der Ablehnung. Und das war unser Standpunkt und war unserer Meinung nach auch offensichtlich, ist eine grobe Gesetzwidrigkeit. Weil es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür, und jede Entscheidung, ob positiv oder negativ, ist zu begründen. Erstens überhaupt und zweitens anhand dieser gesetzlichen Kriterien. So, also das war die Situation. Vollzug dieser Publizistikförderung war nur durch Bruch des zugrunde liegenden Gesetzes möglich. Und die im Jahr 1996 betroffenen Zeitschriften, das waren also Zeitschrift Zoom, die inzwischen Kontext 21 heißt, die Alternative und die Zeitschrift Akkin, haben dann sich darüber beraten und letztlich auch entschieden, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Wir haben es zuerst versucht, durch Beschwerde wegen Grundrechtsverletzung beim Verfassungsgerichtshof hilfsweise und zusätzlich auch durch Klage wegen finanzieller Ansprüche gegen die Republik, ebenfalls beim Verfassungsgerichtshof, wurden in der Sache der Klage gegen die Republik vom Verfassungsgerichtshof aber auf den ordentlichen Rechtsweg verwiesen. Das heißt also Klage bei einem Zivilgericht. und haben diesen ordentlichen Rechtsweg dann auch beschritten. Und das Verfahren war insofern recht spannend, als es da dann um die Frage ging, ob die Grundrechte, das heißt, ob das Gebot der Legalität und Sachlichkeit und der Gleichbehandlung im Vollzug von Gesetzen auch gilt in dem Bereich, in diesem Förderungsbereich, wo man es zu tun hat mit der sogenannten Privatwirtschaftsverwaltung. Das heißt, Förderungen werden nicht durch Bescheid, nicht hoheitlich entschieden, sondern es ist eher vergleichbar einem vertraglichen Verhältnis, wo also die Republik in den Mitteln des Privatrechts agiert und sowas wie eine Vereinbarung zustande kommt mit den Förderungsempfängern. Und das Bezirksgericht Wien Innere Stadt, bei dem wir die Klage eingebracht haben, hat zunächst einmal befunden und entschieden, dass in diesem Bereich eine Grundrechtswirkung sozusagen nicht in Betracht kommt. Der Standpunkt des Gerichts war ungefähr, es handelt sich um Privatwirtschaftsverwaltung, es ist ein privatrechtlicher Vorgang, die Republik fördert halt oder sie fördert nicht. Es gibt keinen prinzipiellen Anspruch auf Förderung, es entstünde ein Anspruch auf Förderung erst dann, wenn über die Förderung positiv entschieden wird. Also das heißt, um das vielleicht auch... Also die Bundesregierung kann entscheiden, wie sie will, genau. War der Standpunkt des Gerichts. Wenn sie positiv entscheidet, dann muss sie es auch auszahlen. Aber bevor sie entscheidet, gibt es über einen Anspruch nichts zu verhandeln. Wie die Politik das jetzt auch gesehen hat, ja, das Geld gehört quasi ihr und wie sie es vergibt. Genau, das war also im ersten Anlauf war das sozusagen ein Willküranerkenntnis durch das Gericht. damit haben wir uns natürlich nicht zufrieden gegeben und haben gegen diese erstinstanzliche Entscheidung berufen. Das ging dann zum Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien. Und das Landesgericht hat in seiner Berufungsentscheidung sinngemäß befunden, so einfach ist die Sache auch wieder nicht, weil im Wege des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches die Wertvorstellungen der Verfassung, die Grundrechtsordnung sehr wohl in das Zivilrecht Eingang findet und die staatliche Verwaltung, auch wenn sie mit den Mitteln des Privatrechts tätig wird, sehr wohl an die Grundrechtsbindung gebunden ist. Okay. Das heißt, die reine Willkür, die schiere Willkür kann es wohl auch nicht sein, wenn es Förderungen gibt. Förderungen werden im öffentlichen Interesse vergeben, mit öffentlichen Mitteln vergeben. Es gibt einen allgemeinen Zweck, einen öffentlich wünschbaren Zweck, aufgrund dessen die Förderungen vergeben werden. Es gibt auch Kriterien der Förderung. Ob die gesetzlich niedergelegt ist oder ob die in der Förderungspraxis entwickelt wird, darauf kommt es an sich auch nicht an. Aber die Republik hat, wenn sie schon Förderungen vergibt, die Förderungswerber gleich zu behandeln. Mhm. Das heißt, es haben die gleichen Kriterien und nachvollziehbar gleiche Kriterien zu gelten. Okay, und jetzt ist es zurückgegangen ans Bezirksgericht, genau, dann wieder ans Landesgericht. Das Landesgericht hat dann in der Sache entschieden, nämlich, dass das, was schon vorhin gesagt hat, dass das eben doch gilt. Ja. Genau. Also eigentlich ein bemerkenswertes Urteil. Es wurde festgestellt, dass erstens es waren mindestens zwei Feststellungen drinnen, die für uns sehr, sehr, sehr, sehr richtig und wichtig waren. Erstens, dass diese Ungleichbehandlung tatsächlich vorlag und dass sie nicht zulässig ist und dass daher ein Leistungsanspruch jetzt besteht aufgrund der Ungleichbehandlung. Zweitens und nebenbei hat die Republik dann im Zuge des Verfahrens auch nachträglich eine Begründung angegeben, die sie ursprünglich nicht vorgenommen hat, ja, was ja an sich schon unzulässig ist, aber die Republik hat es halt versucht und hat gesagt, die Förderung wurde diesen betroffenen Zeitschriften deshalb nicht gewährt, weil sie staatsbürgerlich nicht bildsam wären. Und auch in dem Punkt hat das Landesgericht festgestellt, dass diese Argumentation wohl völlig fehlgeht. Mhm. Ja. Aha, das ist auch interessant. Das heißt auch das Landesgericht hat festgestellt, dass die Zeitschrift Kontext 21 damals Zoom jedenfalls auch der staatsbürgerlichen Bildung dient, ganz offensichtlich. Also die Argumentation dient nicht der staatsbürgerlichen Bildung, nur weil es der Meinung der Regierung oder auch der Meinung von Herrn Kohl nicht entspricht. Das ist ja doch wohl Unsinn. Ja. Aha, das heißt, nicht nur formal hat sie quasi Unsachlichkeit interpretiert, sondern auch inhaltlich. Es ist ein bemerkenswertes Urteil, weil sie eigentlich Rechtsgeschichte in Österreich geschrieben hat. Jetzt, wie ist denn das weiterverlaufen? Das Landesgericht hat entschieden und die haben dann ihr Geld bekommen. Ja. Das, meiner Kenntnis nach, wurde noch nicht überwiesen, aber man kann jetzt davon ausgehen, dass der Anspruch auch befriedigt wird. Mhm. Das betrifft jetzt zunächst einmal, wir haben aus verfahrensökonomischen Gründen dann, sind die Zeitschriften Akin und die Alternative haben das Verfahren einmal ruhen lassen. Das heißt, bis zum letzten Berufungsurteil durchgezogen wurde das dann nur für Kontext 21. Da ist die Sache durch das Berufungsurteil entschieden worden und der Anspruch anerkannt worden, und für die Zeitschriften Akin und die Alternative, die haben dann das Verfahren wieder aufgenommen. Da kam es meiner Kenntnis nach beim Bezirksgericht dann zu einem Anerkenntnisurteil. Das heißt, die Republik hat aufgrund des Verfahrens von Kontext 21 die Ansprüche der beiden anderen Zeitschriften anerkannt. Mhm. Und was jetzt spannend ist, wie ist das jetzt dann weitergegangen im Folgejahr mit der Publizistikförderung? Also in diesem Jahr, so wie ich informiert bin, hat die Bundesregierung wiederum die Zeitschrift Akin aus der Förderung rausgeschmissen. Anlässlich der Beschlussfassung in der Bundesregierung ist das passiert. Und das ist insofern pikant, ungefähr zeitgleich, also im selben Jahr jedenfalls, die Republik an einem anderen Ende, nämlich im Wege der Finanzprokuratur beim Bezirksgericht, den Anspruch der Zeitschrift Akin für das Jahr 1996, also im Prinzip ja bereits anerkannt hat. Also dass die Zeitschrift Akin prinzipiell förderungswürdig ist nach dem Publizistikförderungsgesetz, hat die Republik an einem Ende bereits anerkannt und am anderen Ende hat sie es noch nicht gelernt, nämlich am Ende der Bundesregierung. Und an diesem Ende wird man es ja gegebenenfalls durch ein neuerliches Verfahren noch einmal beibringen müssen. Wie ist das jetzt politisch zu beurteilen? Also das Landesgericht hat die Vorgehensweise als Willkürakt interpretiert. Also formal juristisch spricht man ja bei sachlicher Ungleichbehandlung von einem Willkürakt. Das ist Willkür, ja. Mhm. Dann sucht die Zeitschrift neuerlich um eine Förderung an und quasi die Bundesregierung beharrt auf ihrem Willkürakt. Ja. Wie sind das zu interpretieren jetzt so? Das ist erstens und hauptsächlich ein Skandal, über den man politisch reden kann, und ist die Frage, was man mit einander abwechselnden Bundesregierungen machen soll, die diesen Skandal immer wieder produzieren. Und andererseits bietet es halt Folgeklagsmöglichkeiten. Ne? Man kann jetzt für alle Folgejahre ist man auf den Zivilrechtsweg verwiesen, sozusagen, wenn die Bundesregierung in diesem willkürlichen Vorgehen beharrt. Mhm. Aber es ist eine bemerkenswerte Aussage auch im Verhältnis der Bundesregierung zur Meinungsäußerungsfreiheit oder Medienvielfalt. Das ist sowieso, also in der Hinsicht waren ja nicht erst die blau-schwarze, sondern auch schon die rot-schwarze Bundesregierung ziemlich deklariert, ja, in der Weise, dass es jedenfalls dem ÖVP und FPÖ-Part ja nicht nur an der Meinungsvielfalt und Freiheit nichts gelegen ist, sondern da gab es ja ausdrückliche Kampfansage gegen die alternativen Zeitschriften. Und beim sozialdemokratischen Regierungspartner in der vorangegangenen Koalition muss man mindestens sagen, dass den Sozialdemokraten nicht allzu erkennbar, allzu viel daran gelegen war, diese Meinungsvielfalt auch zu realisieren. Also es war ihnen schon irgendwie unangenehm, dieser peinliche Vorgang mit der Publizistikförderung, aber man kann auch nicht sagen, dass sie da sich politisch allzu sehr engagiert hätten in der Frage. Es hat eine weitere Maßnahme gegeben der Bundesregierung, das in der Frage des Postzeitungsversandes. Naja, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, also es ist ja schon die Zugangsbedingung zum Postzeitungsversand, die Mindestaufgabemenge und die Grundgebühr, die da erhoben wird, aber vor allem die Mindestaufgabemenge ist ja de facto Abschaffung des Postzeitungsversandes für Zeitschriften mit einer Versandauflage geringer als 1000 Stück. Ne? Und das ist eine de facto Abschaffung des Postzeitungsversands für eine große Zahl von alternativen Zeitschriften und auch Mitteilungszeitschriften von Kulturinitiativen und allen möglichen Gruppen, sozialen Organisationen, weil typische Auflagen liegen halt so bei 600, 700 Stück auch. Ne? Und das bedeutet, die können ihre Sachen also im günstigsten Fall zu diesem Infomail-Tarif versenden, der doch wesentlich höher ist. Und im günstigsten Fall können die Zeitschriften halt die Abopreise erhöhen. Nur auch das hat seine Grenzen, weil ja typischerweise solche Zeitschriften nicht sozusagen exklusiv bezogen werden von den Abonnentinnen. Die ganze Szenerie und diese ganze Medienlandschaft lebt ja davon, dass die einzelnen Zeitschriften, die einigermaßen spezialisiert sind, also dass Leute, die sich für sowas interessieren, mehrere solcher Zeitschriften beziehen und lesen. Und das heißt, der einzelne Leser ist dann damit konfrontiert, dass bei 10 Zeitschriften, die er kriegt, die Abopreise sich verdoppeln müssten. Ne? Und da muss man davon ausgehen, dass Leute sich das nicht mehr leisten wollen oder können und dass da Leute aus Öffentlichkeiten ausscheiden. Ja?